geht um irrationales Verhalten. Der Chef wirft euch zum Beispiel vor, ihr würdet euch irrational verhalten. Dann fragt er die Soziologie und die Soziologie sagt, ja, da gab es den Max Weber, das ist der Gründungsvater der Soziologie und der hat sich mit Verhalten auseinandergesetzt. Der definiert das so, dass er sagt, Verhalten ist alles Tun, Dulden und Unterlassen. Auch das Denken ist Verhalten. Dem gegenüber steht das Handeln, weil der unterscheidet Verhalten und Handeln. Und das, als Handeln sieht er bestimmtes Verhalten, mit dem ein Sinn verbunden wird. Wenn ich zum Beispiel eine Katze kraule, verbinde ich damit den Sinn der Entspannung. So, und dann gibt es da nochmal die Unterform, das ist soziales Handeln. Und das hat auch einen Sinn, bezieht sich aber immer auf andere Menschen, auch wenn diese gerade nicht da sind. Wenn ich also eine Katze für YouTube in Szene setze, dann tue ich das ja, um andere Menschen damit zu erreichen. Das wäre dann soziales Handeln. Das Katzenkraulen an sich ist noch kein soziales Handeln. Die Aufgabe der Soziologie ist es laut Max Weber übrigens, nur das soziale Handeln zu verstehen und zu erklären. Und das geschieht, indem man den Sinn der sozialen Handlung herausfindet und dadurch auf den Grund dieser Handlung schließen kann. Und mir hat das bei der Kommunikation mit anderen Menschen sehr geholfen. Und vielleicht hilft euch das ja für das genannte Beispiel auch, wenn euch irrationales Verhalten vorgeworfen wird. Dann lache ich diese Person an und sage, dass mein Verhalten völlig innerhalb von Max Webers Verhaltensparametern liegt. Ich reagiere dann nur noch auf Kritik, wenn mir jemand explizit sagt, meine sozialen Handlungen seien irrational. Denn Verhalten kann alles sein. Ja? Also Irrationalität ist ein ganz normales Spektrum des Verhaltens. Das kann man niemandem vorwerfen. Man kann nur sagen, ihre sozialen Handlungen, ja, irrational. Denn, und das ist meine Meinung, wenn mich schon jemand kritisiert, dann kann ich ja wohl erwarten, dass er dafür die korrekten soziologischen Begriffe verwendet. So, Max Weber als Lebenshilfe und das nächste Mal lernen wir dann, wie wir mit Max Weber Küsse beurteilen können. Tach! In der letzten Folge erfuhrt ihr ja, wie ihr darauf reagieren sollt, wenn euch jemand irrationales Verhalten vorwirft. Ihr erinnert euch, Max Weber ließ für die Soziologie ja nur soziales Handeln gelten, also solches, das einen Sinn hat und auf andere Menschen gerichtet ist. Also Nasebohren alleine im Wald gehört nicht dazu. Und dieses soziale Handeln gruppiert Max Weber in vier Idealtypen. Da gibt es das zweckrationale Handeln, das ist auf ein Ziel hingerichtet. Ich handle so oder so, um ein Ziel zu erreichen. Es gibt das wertrationale Handeln. Ich handle so, weil ich meine, dass dieses Handeln einen eigenen Wert hat. Ein Handeln um seiner selbst willen. Affektuelles Handeln geschieht wegen der Gefühle. Und das traditionelle Handeln wird durch eingelebte Gewohnheiten erzeugt. Damit haben wir vier. Und wenn unser Schatz uns jetzt einen Kuss gibt, dann können wir den in Zukunft sehr gut soziologisch analysieren, indem wir fragen, ist der Kuss erstens zweckrational? Dann kommt kurz darauf eine Frage, die beginnt mit, weißt du was? Oder ich habe nachgedacht? Sowas, ja? Ungeschulte, zweckrationale Küsserinnen und Küsser küssen nicht lange, weil sie ja möglichst schnell an ihr Ziel kommen wollen, möglichst schnell reden wollen. Beobachtet bitte bei euren Partnern und Partnerinnen bestimmte Bewegungsmuster, die immer zusammen mit zweckrationalem Küssen auftreten. Ihr könnt dann schneller das eigentliche Gespräch einleiten und anschließend zu anderen Kussformen oder zum Scheidungsverfahren übergehen. Oder ist der Kuss wertrational, was zunächst lobenswert klingt, nämlich ein Kuss um seiner selbst willen zu veranstalten, ist aber bei näherer Betrachtung dann doch ein Ärgernis. Denn wir wollen doch nicht um des Kusses willen geküsst werden, sondern um unser Willen. Ne? Wertrationale Küsse sind daher notorische Fremdgeher, die sich von überall die Küsse herholen müssen. Viel löblicher ist dagegen der affektuelle Kuss, der aus einem Gefühl heraus entsteht. Die verbleibende Form, traditionelle Gewohnheitsküsse, sind dann eher Geschmackssache. Ja, ich hoffe, ich habe euch geholfen, euer nächstes Kusserlebnis besser beurteilen zu können und würde mich freuen, wenn ihr mir davon in den Kommentaren berichtet. Herrschaft soll heißen, die Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen gehorsam zu finden. Max Weber. Herrschaft kann nach dem Soziologen Max Weber immer nur durch drei Formen ausgeübt werden. Als legale Herrschaft, dann gibt es irgendwo ein Gesetz, welches die Herrschaft legitimiert. Zum Beispiel in der Bürokratie, da ist geregelt, wer was anordnen darf oder auszuführen hat. Und Herrschaft, die Strafe androht, die gehört auch dazu. Herrschaft gibt es auch als traditionelle Herrschaft. Die wird ausgeübt, weil sie Menschen schon immer ausgeübt haben. Oft sind dann die Ältesten die Herrscher, weil sie die alten Traditionen am besten kennen. Und es gibt die charismatische Herrschaft. Auf die bauen vor allem Sektenführer und Propheten. Die haben überhaupt nichts, auf das sie sich eigentlich berufen können. Keine Tradition, kein Gesetz, aber die Menschen folgen ihnen dennoch. Denn die haben eine herausragende Persönlichkeit. Jetzt muss man unterscheiden zwischen Herrschaft und Macht. Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen gegen Widerstreben durchzusetzen. Gleich viel, worauf diese Chance beruht, so sagt Max Weber. Macht ist also die Durchsetzung meines Willens und Herrschaft ist der Apparat, mit dem die Macht ausgeübt wird. Und jetzt wird klar, warum es Selbstbeherrschung heißt und nicht Selbstbemächtigung. Ich kann mir meinen eigenen Willen ja nicht gegen mich selbst durchsetzen. Ich kann aber in mir selbst eine Form von Herrschaft etablieren, indem ich zum Beispiel meinem eigenen Charisma folge oder so.